B2C. Hallo Tukce, hier ist Alex. Ich wollte dich noch kurz über Frau Turino in Kenntnis setzen. Kommt sie heute noch auf die Station? Nein, nein, sie kommt auf die IMC, jedenfalls für heute Nacht. Hätte mich gelinde gesagt auch gewundert. Bei den Vorerkrankungen Diabetes mellitus, Hypotyreose und dann ist sie auch nicht gerade die schlankeste. Da hast du recht. Obwohl es vom Zugang her dann doch problemloser ging, als man hätte denken können. Nur die Dekompression L4 hat ewig gedauert. Bestimmt zusätzlich noch Vernarbungen. Richtig. Auf jeden Fall ging es mit der Spondylolisthese dann recht zügig. Durftest du denn auch mal was machen? Naja, er hat mir mal die Positionierung der Schrauben genauer gezeigt. Immerhin bist du dabei gewesen. Genau. Meine erste Stabilisierungs-OP L4-L5. Also neurologisch war sie direkt postoperativ unauffällig. Sie ist nur mit dem HB etwas knapp. Wie ist er denn? 9,5 und präoperativ hatte sie gut 13. Der Blutzucker lag bei 240. Alles nichts Dramatisches. Ich habe schon mit dem Ehemann telefoniert. Oh je, der hat bestimmt zweimal auf der Station angerufen, was denn los sei. Er war fürchterlich aufgeregt. Das kannst du wohl sagen. Ich hoffe, ich konnte ihn wenigstens ein klein bisschen beruhigen. Er kommt gegen späten Nachmittag. Alles klar. Gab es sonst noch Besonderheiten, die ich wissen muss?